Der Arbeitsmarkt in deutschsprachigen Ländern wird scharf überwacht. Bei weitem nicht jeder Bürger bekommt eine Arbeitserlaubnis, Betriebe werden ständig kontrolliert und bei einem Vergehen wird scharf geahndet. Möchte man meinen. Doch nun nehmen wir einmal einen realen Arbeitsplatz unter die Lupe und fragen uns, warum dieser bis heute nicht vom Staat geschlossen wurde. Wir folgen einfach Michael, einen ahnungslosen Arbeitssuchenden. Ahoi, liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Metal Challenge Sport Chimondo Jazz herzlich willkommen. Heute die Überwachung der Arbeitgeber. Michael war eine Zeit lang arbeitslos gewesen und sah sich schon als angehender Alkoholiker unter einer kuscheligen Brücke liegen, als er im letzten Moment ein Jobangebot von einer Firma mit 150 Mitarbeitern bekam. Gut, 50 Mitarbeiter dieser Firma arbeiteten ausschließlich auf Provisionsbasis, 70 Mitarbeiter arbeiteten mittels eines Werksvertrags über eine Scheinfirma, da sie keine Arbeitserlaubnis hatten, nur 30 Mitarbeiter waren regulär angestellt. Wann auch immer ein Leiharbeiter nicht benötigt wurde, wurde er einfach ohne Bezahlung nach Hause geschickt. Und wer hier glaubt, dass Leute mit Werksvertrag sich ihre Arbeitszeit frei einteilen dürften, ist bei dieser Firma einfach schief gewickelt. Das Bezahlungssystem änderte sich ständig. Mal wurde nach den geleisteten Stunden, mal nach der geleisteten Arbeit und hin und wieder auch nach dem Wetter bezahlt. Und selbst diese 30 regulären Mitarbeiter bekamen nur den Mindestlohn mit fragwürdigen Abzügen. Jedem neuen Mitarbeiter, der ein legaler Staatsbürger war, wurde ein ganz besonderer Deal angeboten. Der Arbeitgeber musste keine Sozialversicherung zahlen und dafür bekam der Arbeitnehmer 100 Euro im Monat mehr. Die meisten stiegen auf diesen Deal ein. Wir reden hier von der typischen Win-Win-Situation. Wer braucht bitte ein 13. und 14. Monatsgehalt? Wer braucht bitte bezahlten Urlaub oder bezahlten Krankenstand, eine Versicherung, Pensionsvorsorge und wen interessiert überhaupt Steuerhinterziehung? Überraschenderweise wollte Michael trotz der 100 Euro Mehrbezahlung eine normale Fixanstellung, da er glaubte zu wissen, was Sozialversicherung bedeutet. Doch er hatte die Rechnung ohne den Chef gemacht, denn als er diesen fragte, sagte er: Jetzt bist du aber ganz ruhig. Du bist zu unfähig für eine reguläre Anstellung und für den Mindestlohn. Michael, einer der Mitarbeiter, der in diesem Land legal arbeiten durfte und sogar einen Schulabschluss hatte, versuchte sein Glück ein zweites Mal und der Chef erwiderte freundlich: Jetzt bist du aber ganz ruhig. Deine Leistungen lassen wirklich zu wünschen übrig. Aber ich will ja nicht so sein. Du kannst einen Monat lang einen unbezahlten Kurs machen. Ich glaube zwar nicht, dass du den bestehst, aber mir soll es ja nicht liegen. Und als der Kurs zu Ende war, stotterte der Chef: Gratuliere, du warst der Beste der Gruppe. Für eine Fixanstellung bist du aber leider noch zu inkompetent. Jetzt bist du einmal ganz ruhig. Ich habe dich immerhin diesen Kurs ohne Bezahlung machen lassen. Ich habe noch nichts gesagt, bin aber kurz davor. Als Michael nach wenigen Monaten einer der kompetentesten Mitarbeiter war und von anderen ständig um Hilfe gebeten wurde, ging er zum Büro seines Chefs, trat die Tür ein und starrte diesen schweigend an. Der Chef erwiderte: Na gut, wenn es unbedingt sein muss, dafür musst du aber an Silvester, Weihnachten und an allen anderen Feiertagen unentgeltlich arbeiten. Die Arbeitszeiten in Michels neuer Firma waren lustig kreativ. Gearbeitet wurde von 6 bis 24 Uhr und Sonn- und Feiertage wurden einfach ignoriert, man bekam aber immerhin 50 Cent mehr die Stunde. Die Firma war voll von besonders kreativ auffälligen Personen. Ein Mitarbeiter beispielsweise mit Sonderschulabschluss namens Prokopitsch. Hatte vernetztes Denken und seine Arbeit und beschloss eines Tages zu seinem Chef zu gehen. Er drohte die Firma wegen all der illegalen Mitarbeiter anzuzeigen und wurde daraufhin logisch schlussfolgernd mit der Dienstabteilung von 150 Mitarbeitern 7 Tage die Woche, 126 Stunden die Woche beauftragt. Da braucht man ja kein vernetztes Denken. Michael arbeitete schon mal bis Mitternacht, musste um 6 Uhr in der Früh am nächsten Tag wieder im Büro sein, erfuhr erst am Sonntagabend den Dienstplan für die nächste Woche oder kam in der Früh in die Arbeit und erfuhr, dass er heute frei hat, überraschenderweise. Alleinerziehende Mütter mussten oft am 24. Dezember bis Mitternacht arbeiten, während Familienväter außerhalb der Ferien auf Zwangsurlaub geschickt wurden und sich Singles über einen freien Weihnachtsabend erfreuen konnten. Krankenstand zählte erst nach 1,5 Wochen, ansonsten musste man die Zeit nachholen. Eine andere Vorgesetzte, die wie ein blonder Ballon aussah und gerade einmal einen zweistelligen IQ erreichte, war für die Errechnung der monatlichen Arbeitsstunden zuständig und sagte zu Michael: Du hast sehr viele Fehlstunden. Das stimmte zwar nicht, aber der Ballon hatte vom lieben Gott nun mal nur 10 Finger bekommen und war Michels Vorgesetzte. Wie sie diesen Job bekommen hat? Nun, sie war die Sitterin der Kinder des schwulen Chefs und hat ihn einfach bei einem Seitensprung erwischt. Eine besonders aggressive Kampflesben-Vorgesetzte hatte die bahnbrechende Idee, Menschen, die die Verträge ihrer Partner mittels Sterbeurkunde kündigen wollten, neue Zusatzpakete anzubieten. Und als der Chef bemerkte, dass er vergessen hatte, Michael damals den Einstufungstest machen zu lassen, meinte er, den muss man unbedingt nachholen. Daraufhin erwiderte Michael: Sie wollen nach all der Zeit wirklich wissen, ob ich am Anfang für diesen Beruf geeignet gewesen wäre? Einer solch außergewöhnlichen Liga von Gelegenheitsdenkern durften natürlich nicht zu kompetente Menschen unterstehen, weshalb jeder, der ein bisschen intelligent war, relativ schnell gekündigt wurde. Michael bangte um seinen Job, wagte es jedoch nach anderthalb Jahren tatsächlich nach einem Urlaub zu fragen und bekam von seinem schwulen Chef folgende Antwort: Wenn du Urlaub machen willst, dann kannst du das gerne eine Woche unter meinem Schreibtisch machen. Und während ich mich wundere, wieso eine Firma eine Zulassung bekommen und dann auch noch behalten darf, kommt mir auch schon die Ausrede des Staates in den Sinn. Besser so, als wir müssen den Menschen Arbeitslosengeld zahlen. Schwarzarbeit und Leiharbeiter mit fragwürdigen Werkverträgen. Es ist schon spannend, welche dubiosen Dienstgeber- und Dienstnehmerverhältnisse es auf unserer Welt gibt. Welche Arbeitsverhältnisse sind eurer Meinung nach fragwürdig und welche Firmen gehören geschlossen? PS, 20.10.2017. Die Firma, von der ich vorhin erzählt habe, wurde inzwischen heruntergewirtschaftet und musste Anfang bis Mitte dieses Jahres schließen. Juhu! Über eine 5-Sternen-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont!